Kundgabe 3412. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.01.1945. Liebende Fürsorge Gottes. Euer Schöpfer und Erhalter sorgt ständig für euch, und er nimmt sich eines jeden Einzelnen voller Liebe an. Seine Hand führt euch, und er gestaltet euer Schicksal nach seinem Willen, wohl immer zum Heil eurer Seelen. Doch auch euren Körper bedenket er, solange dieser die Hülle der Seele ist und ihr zum Aufstieg verhelfen soll. Und so ihr dieses glaubet, werdet ihr euren Lebensweg sorglos zurücklegen können und auch dann nicht zu verzagen brauchen, wenn stürmische Tage kommen, die eure ganze Kraft erfordern. Dann vertrauet auf seine Hilfe und bittet ihn um Kraft. Tragt ihm eure Nöte vor und harret auf ihn, der euch erschaffen hat, der euer Vater ist seit Ewigkeit. Rufet gleich Kindern zu ihm und flüchtet an sein Vaterherz, und seine Liebe wird euch geben, was ihr benötigt, Kraft und Gnade, irdische und geistige Hilfe, Kraft derer ihr alles meistern werdet und die schwierigsten Lebenslagen überwindet. Doch machet euch seiner liebenden Fürsorge würdig. Bleibet selbst in der Liebe tätig und strebet ihm entgegen. Suchet, sein Wohlgefallen zu erringen durch einen Lebenswandel, der seinem Willen entspricht. Und seine Vaterliebe wird euch bedenken in einem Maße, dass ihr sie spüren werdet, dass euch nichts zu schwer wird, was auch von euch gefordert wird. Seid stark im Glauben, tätig in der Liebe und machet euch den Willen Gottes zum eigenen Willen. Dann lenket Gott euch und unter seiner Führung werdet ihr recht gehen und das Ziel erreichen. Amen.